Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Haar in der Suppe. Erster Teil. Mein neuer Klient wollte sich zuerst nicht mit mir treffen. Da ich aber keine Fernbehandlungen anbiete, bat er mich, an einen Ort zu kommen, an dem er nicht Gefahr laufe, von der Polizei verhaftet zu werden. Das klang nicht gerade vielversprechend. In dem noblen Restaurant, in das er mich bestellte, saßen Leute an den Tischen, die fürs Essen mehr ausgeben als unsereins für Feuerwasser. Bestellen Sie ruhig etwas. Normalerweise verkehre ich nicht in solchen Nobelrestaurants. Aber auch Polizisten verkehren nicht in solchen Restaurants und das ist gut. Weshalb werden Sie von der Polizei gesucht? Wegen einem Haar in der Suppe. Bildlich gesprochen. Sie haben Haarausfall. Ich habe fantastisches Haar, alles echt. Ein bisschen lang für Ihr Alter. Man soll ruhig zeigen, was man hat. Haare sind alles, was Sie haben. Meine anderen Vorzüge gehören eher zu den inneren Werten. Ich persönlich mag äußere Werte, vor allem jene, die überall in Zahlung genommen werden. Vielleicht sollten wir zuerst etwas bestellen. Ich nehme eine Pizza. Pizza ist hier ein Schimpfwort. Ich Pimpfwörter, die hier noch viel mehr Anklang finden würden. Schweinsbratwurst zum Beispiel. Ich glaube, ich bestelle uns ein Chateaubriand. Ich bevorzuge Whisky. Chateaubriand ist ein großes Filetstück. Das klingt schon besser. Was aber ist mit meinem Auftrag? Welches Haar in welcher Suppe soll ich suchen? Sie sollen herausfinden, wie das Haar in die Suppe kam, bildlich gesprochen. Hier im Restaurant? Nein, dort, wo ich wohne. Sie haben sicher davon gehört, ein Rentner ist vor 2 Wochen in seiner Wohnung erstochen aufgefunden worden. Der Rentner war ein Nachbar von mir. Weshalb verdächtigt Sie die Polizei? Am Tatort wurde ein Haar gefunden. Weil die Polizei bei den Ermittlungen nicht weiterkam und weil der Nachbar dafür bekannt war, dass er fremden Menschen die Tür nicht öffnete, bat man alle Nachbarn freiwillig, einen DNA-Test zu machen. Und Sie haben auch einen gemacht? Natürlich. Ich hatte ja nichts zu befürchten. Glaubte ich wenigstens. Aber es sieht so aus, als ob das Haar, das bei der Leiche gefunden wurde, identisch ist mit dem, was ich auf dem Kopf trage. Ich soll also herausfinden, wie Ihr Haar auf die Leiche kam. Genau. Ich hatte nämlich keinerlei Kontakt zu dem Mann. Es ist mir unbegreiflich, wie das Haar an seinen Körper gelangen konnte. Wurde der Mann ausgeraubt? Ja, ausgeraubt und erstochen. Furchtbar. Aber jetzt bestelle ich das Essen. Trinken Sie Wein? Das Essen schmeckte ausgezeichnet. Allerdings gingen mir die Kellner gehörig auf den Wecker. Sie standen entweder direkt neben dem Tisch oder tauchten wie aus dem Nichts hinter meinem Stuhl auf und räumten ständig irgendetwas weg oder schenkten nach. Mein Klient gab mir seine Handynummer und verschwand in der Nacht. Ich verschwand ebenfalls und machte mir in meinem Büro ein paar Notizen. Am nächsten Morgen besuchte ich als erstes die Polizei. Üble Sache, Maloney. Der Mann wurde brutal überfallen, erstochen und beraubt. Der Täter wusste haargenau, wonach er suchte. Münzen und Bargeld. Ältere Menschen denken immer, dass sie neben Notrationen an Büchsenravioli auch jede Menge Geld zu Hause horten sollen. Und es steht einwandfrei fest, dass der Täter aus der Nachbarschaft stammt. Es steht sogar fest, wer der Täter war. Gerhard Niefeler. Wohnt genau über dem Ermordeten, hat sich freiwillig einem DNA-Test unterzogen. Vermutlich dachte er, dass solch ein Test nicht immer einwandfrei funktioniert. Was aber, wenn jemand anders das Haar zur Leiche gelegt hat, um von sich als Täter abzulenken? Sie glauben, der Täter habe diesem Niefeler zuerst ein Haar ausgerissen und es dann zur Leiche gelegt? Das ist Haarsträuben, Maloney. Die Täter gehen mit der Zeit. Die wissen, dass heute nach DNA-Spuren gesucht wird. Menschen verlieren ständig Haare. Das Haar wurde auf dem Rücken der Leiche gefunden. Die lag auf dem Bauch. Wir sind uns sicher, dass das Haar vom Täter stammt. Und der Täter heißt Niefeler. Wenn Sie wissen, wo er sich aufhält, rate ich Ihnen, uns das unmittelbar mitzuteilen. Wir haben nämlich noch anderes zu tun. Was denn? Haben Sie neben dem Lösen von Kreuzworträtseln ein neues Hobby gefunden? Vielleicht das Haarspalten? Niefeler ist der Mörder. Sonst wäre er jetzt nicht untergetaucht. Wer unschuldig ist, taucht nicht unter. Wer unschuldig ist, geht ins Gefängnis und schreibt dort ein Buch über seine Unschuld. Was hat Niefeler zu befürchten? Er ist sowieso schon alt. Ob er jetzt ins Altersheim oder ins Gefängnis geht, macht keinen großen Unterschied. Das Essen ist überall gleich schlecht. Er kratzte sich am Kopf und studierte den Menüplan der Kantine des Polizeipräsidiums. Ich aß unterwegs ein Sandwich und fuhr danach zum Tatort. Nachdem ich wahllos Klingelknöpfe gedrückt hatte, wurde ich von einer jungen Frau eingelassen. Genau so habe ich mir einen Geisterjäger vorgestellt. Tatsächlich. Ich dachte immer, ich sehe wie ein Filmstar aus. Haben Sie in den Ghostbuster-Filmen mitgespielt? Ich war der Geist, den man nicht sieht. Toll, was man heute alles im Film machen kann. Ich würde gerne einmal eine entstellte Leiche in einem Krimi darstellen. Da ich schon einmal hier bin, könnte ich sie ein wenig entstellen. Wo soll ich anfangen? In der Küche. Wie in dem Postmann-Film mit Jack Nicholson. Auf dem Küchentisch. Den Küchentisch habe ich desinfiziert. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Doch, das hilft. Das habe ich gelesen. Es gibt bessere Hilfsmittel gegen lästige Bakterien und Viren. Helfen die auch gegen Geister? Möchten Sie, dass ich über Sie herfalle oder soll ich den reifen Gentleman spielen? Bitte? Sie sind doch nicht etwa ein Wüstling? Nur wenn ich es von den Steuern absetzen kann. Bitte, ich möchte den Geist von Herrn Blattmann rasch loswerden. Herr Blattmann ist der Nachbar, der ermordet wurde? Ja, und sein Geist ist jetzt überall. Auch in Ihrem Schlafzimmer? Ich darf gar nicht daran denken. Haben Sie einen Strahlendetektor dabei? Wir könnten es mit meinem Handy versuchen. Sie sind gar kein Geisterjäger. Verlassen Sie sofort meine Wohnung. Meloni ist mein Name. Ich suche den Mörder von Herrn Blattmann. Der Mörder ist ein Nachbar. Aber er ist glücklicherweise abgehauen. Mörder und Geist des Toten vertragen sich nämlich nicht im selben Haus. Die Indianer haben dafür gesorgt, dass der Geist des Toten das Haus oder das Zelt verlassen konnte. Wenn jemand stirbt, sollte man die Fenster öffnen. Bei Blattmann wurde aber nur die Tür geöffnet. Und jetzt ist er hier. Spüren Sie ihn? Ich spürte Ihre Hand auf meinem Arm. Es war ganz angenehm. Trotzdem blieb ich nicht länger, denn Frau Stahl war nicht nach Liebesspielen zumute. Unterwegs in meinem Büro erhielt ich einen Anruf meines Klienten. Er wollte mich auf einer der städtischen Sportanlagen treffen. Ich ging nie an Fußballspiele und andere Sportanlässe. Seitdem ich von der Polizei gesucht werde, wird mir erst so richtig bewusst, was ich alles im Leben verpasst habe. Wenn Sie sich der Polizei stellen, kommen Sie in den Genuss einer Gefängniszelle. Das ist auch ein Erlebnis. Ich war es nicht. Dann muss es jemand anders gewesen sein. Kennen Sie Frau Stahel? Ja, ganz nett. Sie arbeitet nachts für einen Pizzakurier. Könnte sie etwas mit Blattmanns Tod zu tun haben? Woher soll ich das wissen? Krimis haben mich nie interessiert. Blattmann war ein Eigenbrödler, der kaum ein Wort sagte und, soweit ich weiß, auch kaum je Besuch hatte. Hatte er Kinder? Ich glaube nicht. Ich traf ihn einmal um die Ecke in der kleinen Bar. Vielleicht hat er dort herumgeprahlt, wie viel Geld er zu Hause hortete. Einsame Menschen neigen manchmal dazu, solche Dinge zu erzählen, wenn sie nicht mehr ganz nüchtern sind. Wie nüchtern waren Sie eigentlich zur Tatzeit? Ich war zu Hause und spielte Schach am Computer. Seit mein Schachpartner vor ein paar Monaten starb, habe ich mich ein wenig zurückgezogen. Sehen Sie sich das an. Ich habe nie begriffen, weshalb junge Menschen so viel Energie in den Sport stecken. Hauen sich die Beine zu Brei oder laufen sich die Füße wund. Wer hat alles Zugang zu Ihrem Badezimmer? Zu meinem Badezimmer? Ja. Ich verteile keine Eintrittskarten, wenn Sie das meinen. Wir müssen nach jemandem suchen, der an Ihr Haar herankommen konnte. Nichts einfacher als das. Ich ließ mir erst eine Woche vor der Tat die Haare schneiden. Tatsächlich? Moment mal. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist brillant. Sie haben den Fall gelöst. F3 auf F5 Schachumma. So einfach wird es kaum sein, aber es wäre immerhin eine Erklärung. Sie heißt Dora und ich gehe schon seit Jahren zu ihr. Sie stellt keine idiotischen Fragen während des Haareschneidens und sie fragt auch nicht dauernd, ob ich schon in den Ferien war. Er schrieb mir die Adresse des Coiffeursalons auf. Ich fuhr zurück in mein Büro und betrachtete mein Haupthaar im Spiegel. Die wenigen Stellen entzückten vor allem die älteren Damen. während die Jüngeren einen flotten Haarschnitt bevorzugten. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Haar in der Suppe, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das Haar in der Suppe, zweiter Teil. Was bisher geschah. Ein Rentner wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden. An der Leiche findet die Polizei ein fremdes Haar. Die Nachbarn, die sich freiwillig einem DNA-Test unterziehen, ahnen nicht, dass die Polizei schon bald glaubt, den Mörder zu kennen. Einer der ihren, Herr Niefeler, dem zweifelsfrei das Haar zuzuordnen ist, das bei der Leiche gefunden wurde. Maloney soll dessen Unschuld beweisen. Frisch geduscht und in einem frischen Hemd und alten Schuhen besuchte ich Frau Kamber, deren kleiner Salon in einer wenig frequentierten Seitenstraße lag. Das konnte immerhin schon ein Anhaltspunkt sein. Wie hätten Sie es denn gerne? Mit der Schere, wenn das möglich ist. Und wie kurz? So kurz, dass ich wieder junge Frauen betören kann. Und die Frisur allein dürfte dazu kaum ausreichen. Ganz schön viel, was da so runterkommt. Was machen Sie mit all den Haaren? Na, was wohl? Wegschmeißen. Ja, kann man die nicht wiederverwenden? Theoretisch könnte man lange Haare für Haarverlängerung gebrauchen. Oder kürzere Haare für Puppen. Aber die meisten Haare werden heute aus China oder anderen Ländern importiert. Ich könnte also meine Haare einer Puppe spenden. Gefragt ist vor allem jüngeres Haar. Das ist strapazierfähiger. Na, vielleicht für eine ältere Puppe oder für einen Teddybär. Soll ich ihn hinten gerade oder auslaufend schneiden? Hinten läuft etwas aus? Bin ich nicht mehr ganz dicht? Also dann gerade. Meinetwegen. Und die Ohren frei? Meine Ohren wollen Sie auch schneiden? Wann waren Sie zum letzten Mal beim Coiffeur? Ich schneide mir die Haare meistens selber. Ja, das sieht man. Danke. Ist nicht nötig, ich kann mir keine Schuppen leisten. Es reicht gerade für mein kleines Büro. Stört es Sie, wenn ich das Radio anmache? Allerdings. Ich bevorzuge die Stille. Also gut. Gibt es Menschen, die die abgeschnittenen Haare mit nach Hause nehmen möchten? Das kommt selten vor. Aber es kommt vor. Es gibt Leute, die Haare sammeln. Tatsächlich. Eine junge Frau schaut einmal in der Woche vorbei. Sie will jeweils nur eine Strähne pro Person. Mir ist das egal. Auch wenn ich mir nicht so recht denken kann, wozu so eine Sammlung gut sein könnte. In Zeiten des DNA-Beweises sind Haare wertvolles Gut. Wertvoll? Ja. Sie meinen, ich sollte die Haare auch sammeln und dann auf eBay versteigern? Warum nicht? Sie wissen nicht zufällig, wie die Haarsammlerin heißt. Doch, das weiß ich. Sie wohnt ganz in der Nähe. Frau Stahel. Sie arbeitet nachts beim Pizzakurier. Habe auch schon bei ihr bestellt. Ich betrachtete mich im Spiegel und wunderte mich über die Person, die mir grimmig entgegenstarrte. Frau Kambers Honorar war erstaunlich niedrig. Ich rundete es auf, schließlich hatte sie mir einen entscheidenden Hinweis gegeben. Als neuer Mensch betrat ich das Haus, in dem der bedauernswerte Herr Blattmann ums Leben gekommen war. Frau Stahel sah müde aus. Sie schon wieder? Ja, ich schon wieder. Hat sich der Geist verflüchtigt? Was für ein Geist? Der von Herrn Blattmann. Ach so. Ja. Der Geisterjäger war hier, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Hat er die Fenster geöffnet und für Durchzug gesorgt? Ja, er hat heiliges Wasser verspritzt. Aber das Zeug stinkt wie das billige Putzmittel, das man im Supermarkt kaufen kann. Wahrscheinlich war das ein Discount-Geisterjäger. Vielleicht aus Deutschland. Zuerst kommt Aldi und dann kommen auch noch all die billigen Geisterjäger. Billig war er nicht. Glauben Sie, dass er mich hereingelegt hat? Schon möglich. Aber Sie haben ja genug Geld für solche Eskapaden. Ich und genug Geld? Sie scherzen. Herrn Blattmann wurde Bargeld und Münzen im Wert von mehreren 10.000 Franken gestohlen. Na und? Was habe ich damit zu tun? Ich weiß, dass Sie Haare sammeln. Das kann ich erklären. Hör zu. Ich hatte als Kind eine Krankheit, bei der ich vorübergehend alle Haare verlor. Nicht so wie bei einer Chemotherapie. Ich habe die Haare für immer verloren. Sie tragen eine Perücke? Nein, ich nehme Medikamente. Aber als ich ein Kind war, gab es diese Medikamente noch nicht. Ich hatte mit 14 eine Glatze. Können Sie sich das vorstellen? Heutzutage sind Glatzen der letzte Schrei. Heutzutage vielleicht, aber damals, es war ein Albtraum. Und da begannen Sie, fremdes Haar zu sammeln. Ich konnte es nicht verstehen, dass andere Leute ihr Haar so achtlos am Boden liegen ließen, wenn sie sich die Haare schneiden ließen. Für mich waren Haare damals das kostbarste Gut. Aber das kann man nur nachvollziehen, wenn man plötzlich keine Haare mehr hat. Das ist bei allem so, was man für selbstverständlich hält. Ich persönlich würde den Whisky schrecklich vermissen, wenn er mir plötzlich ausfallen würde. Sie macht sich über mich lustig. Wie damals meine Freundin. Ich hasse sie noch heute dafür. Menschen sind dazu da, sich gegenseitig zu verletzen und auf den Geist zu gehen. Das können Sie laut sagen. Sie haben finanzielle Probleme. Ich habe kein Geld, aber ich habe auch keine finanziellen Probleme, weil ich bescheiden lebe. Dürfte ich mir Ihre Haarsammlung ansehen? Wozu? Weil darin mit ziemlicher Sicherheit auch Haarsträhnen von Herrn Niefeler zu finden sind. Das ist schon möglich. Lässt er sich die Haare bei Frau Kamba schneiden? Sie ist gut und günstig. Was ist nun mit der Sammlung? Meine Haarsammlung geht Sie nichts an. Gehen Sie jetzt. Ich bin müde. Sie stieß mich zur Tür und ich staunte über die Kraft in ihren Armen. Bei der Polizei traf ich auf jenen Mann, dessen Haupthaar aussah wie die Borsten einer alten Haarbürste. Die Welt ist aus den Fugen, Malone. Es gibt immer mehr Trickdiebstahl, Einbruch und Totschlag. Wenn das so weitergeht, werden wir bald schon Rentner als Hilfspolizisten anstellen müssen. Das würde keinen großen Unterschied machen. Leute, die nicht mehr gut hören und sehen, gibt es bei der Polizei schon genug. Wir sind auf dem neuesten Stand, Malone. Wir arbeiten mit Computern und mit Wissenschaftlern. Da wird ein winziges Haar zum entscheidenden Beweis. Ich weiß, woher der Täter Gerhard Niefelers Haar her hatte. Hatte er es ihm ausgezupft oder ist er neben ihm gestanden und hat gewartet, bis es ausfällt? Viel einfacher. Er ging bei Niefelers Coiffeur vorbei und steckte es ein. Beim Coiffeur? Und woher wusste er, dass es Niefelers Haar war? Das war ihm vermutlich egal. Hauptsache, das Haar macht einen anderen verdächtig. Das ist unlogisch, Maloney. Irgendein Haar hätte dem Täter nichts genützt, wenn zum Beispiel der Besitzer des Haares ein Alibi für die Tatzeit hatte. Aber Niefeler hat kein Alibi, weil er der Täter ist. Es machte keinen Sinn, weiter zu bohren. Für die Polizei war der Fall erledigt. Erledigt war auch mein Klient. Es macht ihm offenbar sehr zu schaffen, ständig neue Treffpunkte zu finden, an denen er nie zuvor gewesen war. Kirchen habe ich immer nur im Ausland besucht, wegen der Architektur, aber auch, weil es so schön ruhig ist in Kirchen. Sie sind ein stilles Refugium in den Großstädten. Eigentlich etwas Tolles. Ihre Hände zittern. Lange werden Sie das nicht mehr durchhalten. Ich weiß. Am schlimmsten sind die Nächte, billige Absteigen. Man hört jedes Geräusch und jedes Mal, wenn sich jemand meinem Zimmer nähert, denke ich, es ist die Polizei. Stellen Sie sich. Ich bin sicher, dass ich den wahren Täter schon bald überführt habe. Ich halte durch. Es ist, als würde ich ein anderes Leben leben. Als Kind denkt man, es genügt, die Augen zu schließen, um sich unsichtbar zu machen. Als Erwachsener realisiert man, dass man unsichtbar ist, wenn man sich unter die Menschen begibt. Man verschwindet in der Masse. Man ist niemand. Und doch wird nach einem gesucht. Eigentlich müsste ich dankbar sein. Ein ganzer Polizeiapparat ist hinter mir her. So viel Aufmerksamkeit werde ich erst wieder an meiner Beerdigung erleben. Erleben ist gut. Lachen in der Kirche ist göttlich, finden Sie nicht auch? Zwei ältere Damen drehten sich zu uns um und versuchten uns mit ihren Blicken aus der Kirche zu verscheuchen. Als ich aufstand, sah ich den Triumph in ihren Augen. Mein Klient blieb sitzen. Ich fuhr zurück in mein Büro und genehmigte mir einen Whisky. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Haar in der Suppe, zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Haar in der Suppe. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Bei einem Ermordeten wird ein Haar eines Nachbarn gefunden. Dieser unterzieht sich freiwillig einem DNA-Test und wird danach prompt von der Polizei verdächtigt. Maloney soll den wahren Täter finden und landet schon bald in einem Coiffeursalon und bei einer dubiosen Haarsammlerin. Doch keine der beiden scheint ein Motiv für die Tat gehabt zu haben. Maloneys Klient befindet sich derweil weiterhin auf freiem Fuß, wird aber von der Polizei gejagt. Am nächsten Tag beobachtete ich aus einiger Entfernung das Geschäft von Frau Kamba. Es schien miserabel zu laufen. Den ganzen Vormittag über keine einzige Kundschaft und am Nachmittag nur eine Frau, die aber keine 10 Minuten blieb. Als ich den Coiffeursalon betrat, wurde ich wie der vielgerühmte König empfangen. Für einen Nachschnitt ist es etwas früh. Ich kann mir die Haare bei Ihnen nachschneiden lassen. Ja, aber nicht schon nach 2 Tagen. Meine Haare wachsen aber speziell schnell. Davon sehe ich nichts. Ich dagegen sehe, dass Ihre Kasse leer ist. Heute war ein miserabler Tag, das stimmt. Aber sobald die Leute in der Zeitung wieder das Wort Aufschwung lesen, geben sie mehr Geld aus. Das könnte für Sie zu spät sein. Es sei denn, Sie haben etwas Geld auf der hohen Kante. Ersparnisse habe ich keine. Was ich verdiene, reicht zum Leben. Den Rest stecke ich wieder in mein Geschäft. Sie haben einen Fehler gemacht. Das sagt mein Vater auch immer. Aber mir gefällt der Beruf. Ich rede nicht von Ihrem Beruf. Ich rede von der Tat. Was für eine Tat? Der Mord an Herrn Blattmann. War das ein Kunde von mir? Wenn die Kunden jetzt auch noch reihenweise ermordet werden, könnte es eng für mich werden. Es wird so oder so eng für Sie. Am Tatort wurden nämlich 2 verschiedene Haare gefunden. Menschen verlieren dauernd Haare, das ist ganz normal. Aber beide Haare stammen hier aus Ihrem Coiffeursalon. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben Blattmann getötet. Das ist gut. Einen Mord hat mir noch keiner zugetraut. Sind Sie verheiratet? Wieso sollte ich? Ein bisschen alt vielleicht, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich heirate keine Mörderin. Mörderin, das klingt gut. Flüsterst du mir das ins Ohr, wenn wir ganz nah zusammen sind? Was soll das? Fassen Sie mich nicht an! Entweder haust du jetzt sofort ab und lässt dich hier nicht mehr blicken, oder wir gehen nach hinten und ich zeige dir, was man mit Schere und Rasierapparat so alles anstellen kann. Ihre Augen funkelten bedrohlich. Ich entschied mich für die Tür und fuhr zurück in mein Büro. Nachdem ich mich eine Weile unter dem Schreibtisch entspannt hatte, wagte ich einen Besuch im Polizeipräsidium. Dort wurde ich Zeuge einer interessanten Konversation. Dieser Mann hier behauptet, dass ihm sein Haupthaar gestohlen wurde. So ist es. Nachts, während ich schlief, immer wieder ein paar Haare, bis keine mehr da waren. Vermutlich haben ihn die Diebe auch gleich den Verstand gestohlen. Was fällt Ihnen ein? Ich mache eine Anzeige. Es gibt viel mehr Geschädigte, als man glaubt. Schauen Sie sich nur um. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass immer mehr jüngere Menschen eine Glatze tragen? Die schämen sich nur, es zuzugeben. Ja, das sind vielleicht Außerirdische, die unser Haar für wissenschaftliche Zwecke missbrauchen. Der Reihe nach. Wie viele Haare hatten Sie, bevor die Diebstähle begannen? Woher soll ich das wissen? Ich zählte meine Haare erst, als ich fast keine mehr hatte. Sie wissen also nicht, wann genau die Diebstähle begannen? Doch, das weiß ich. Das war, nachdem ich meine Freundin verlassen hat. Sie verdächtigen demnach Ihre Freundin? Ja, glauben Sie, dass sie zurückgekommen ist, um mir die Haare zu stehlen? Als Trophäen vielleicht? Ich glaube, Sie sollten sich eine Perücke kaufen und eine neue Freundin suchen. Ja, aber mit deiner Perücke finde ich keine neue Freundin. Das ist Unsinn. Wir werden der Sache nachgehen. Zuerst aber werden wir diese Niffeler enthaaren. Er hat Blattmanns Glatze ermordet. Es steht einwandfrei fest. Wir werden ihn einer Perücke unterziehen, bis er den Haarausfall gesteht. Hat man ihn vielleicht in der Nacht auch etwas gestohlen? Der Glatzkopf wurde in Polizeigewahrsam genommen. Ich fuhr zu der Frau, die Haare sammelte. Sie ließ mich ein, obwohl sie nicht allein war. Oder vielleicht gerade deshalb. Du kannst jetzt gehen. Wie du siehst, habe ich Besuch. Du kannst mich doch nicht einfach rauswerfen. Jetzt doch nicht. Nicht vor diesem Mann. Wer ist das überhaupt? Meloni ist mein Name. Ich spende Haare und Trost. Und wenn er der Mann ist, den ich liebe? Bin ich das? Ja, er ist ja älter als dein Vater. Was soll der Quatsch? Aber vielleicht hat er Qualitäten, die du nie haben wirst. Dritte Zähne, vielleicht. Soll ich ihm in die Nase beißen? Verschwinden Sie und lassen Sie meine Freundin in Ruhe. Du bist nicht mein Freund und du wirst nie mein Freund sein. Vielleicht sollten wir es uns auf dem Küchentisch unbequem machen. Du treibst es mit ihm in der Küche? Das ist ja ungeheuerlich. Ich habe dir doch von all den Bakterien erzählt, die in der Küche auf uns lauern. Na und? Ich ziehe jede Bakterie dir vor. So übel kann er auch nicht sein. Sie hatten den Mund. Ich habe über ein Jahr um dich geworben und jetzt das. Treibst es mit einem bakterienverseuchten Greis. Ich werde ihn gleich was husten. Schon gut. Geh jetzt einfach, Werner. Aber ich werde zurückkommen. So einfach wirst du mich nicht los. Du liebst mich. Du weißt es nur nicht. Danke. Er ist eigentlich ganz nett. Aber seit er sich in mich verliebt hat, ist er eine Plage. Vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich die Bakterien in der Küche beglücken. Sie und ich? Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Warum nicht? Meine Laktatwerte sind ausgezeichnet und mein Cholesterinspiegel niedrig. Wollen Sie mir vielleicht auch Geld anbieten? Werner bot Ihnen Geld an. Ja, er wollte mir 10.000 Franken schenken. Keine Ahnung, woher er das Geld hat. Na, woher wohl? Sie meinen, er hat Blattmann getötet? Das ist unglaublich. Werner hat einen Mord begangen? Aus Liebe zu mir? Vielleicht sollte ich doch noch einmal mit ihm reden? Ich versuchte ihr klarzumachen, dass das keine besonders gute Idee war. Zusammen mit meinem Klienten, einem Haftbefehl und einem mürrischen Polizisten besuchte ich am Abend mürrischen Polizisten. Er schlürfte gerade eine Suppe, als wir unangemeldet die Wohnung betraten. Was ist los? Möchten Sie mich erschießen? Im Namen des Haarausfalls. Sie sind verhaftet. Ich hätte mich sowieso freiwillig gestellt. Sie hätten mich beinahe ins Gefängnis gebracht. Um ein Haar. Ich bin verliebt. Ich bin nicht zurechnungsfähig. Verliebtheit mindert die Intelligenz, das ist erwiesen. Sie wollten Blattmann berauben, er wehrte sich und Sie stachen zu. Ich gab ihm einen Schlag auf den Kopf, aber er wankte nicht einmal. Diese Rentner sind heute nicht mehr tot zu kriegen. Doch, hoffentlich auch. Ich werde jeden Tag doppelt genießen, wenn ich weiß, dass Sie im Gefängnis darben. Jetzt aber der Reihe nach. Sie haben Herrn Niefeler ein Haar gestohlen und es zu der Leiche gelegt. Ich habe ihm kein Haar gestohlen. Ich habe es von meiner Freundin erhalten. Sie sammelt Haare. Hey, Kit! Sehen Sie sich das an. Was, noch eine Leiche? Nein, in der Suppe schwimmt ein Haar. Na und? Haare sind Haare. Aber dieses Haar stammt von meiner Freundin. Ich werde es mit Genuss essen. Er isst Haare. Verhaften Sie ihn endlich. Haare essen ist kein Delikt. Aber es ist grauenhaft. Grauenhaft ist ebenfalls kein Delikt. Sonst könnten wir die meisten Fernsehsendungen verhaften. Auf der Stelle. Darf ich jetzt in aller Ruhe meine Suppe auslöffeln? Wir schauten weg, als er genüsslich das Haar seiner möchtegern Freundin mit dem Löffel einfing. Er gestand den Mord und ich ließ mir 2 Wochen später meine Haare nachschneiden. Frau Kamber hatte auch diesmal wieder ein paar Haare auf den Zähnen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Sie hörten Das Haar in der Suppe. 3. und letzter Teil.